Erster ein Lied von David. Er denkt an Gott. Zweiter Herr, sei nicht böse auf mich. Bestrafe mich nicht. Dritter, deine Pfeile treffen mich. Deine Hand ist schwer auf mir. Vierter, mein Körper ist krank. Ich habe Fehler gemacht. Fünfter, meine Fehler sind sehr groß. Sie sind eine schwere Last. Sechster, meine Wunden sind schlimm. Ich war nicht klug. Siebter, ich bin sehr traurig. Ich gehe den ganzen Tag gebeugt. Achter, mein Körper brennt vor Schmerz. Ich bin überall krank. Neunter, ich bin sehr schwach. Ich schreie laut vor Schmerz. Zehnter Herr, du kennst meine Wünsche. Du hörst mein Weinen. Elfter, mein Herz klopft schnell. Ich habe keine Kraft mehr. Zwölfter, meine Freunde bleiben fern. Sie helfen mir nicht. Dreizehnter, böse Menschen wollen mir schaden. Sie lügen den ganzen Tag. Vierzehnter, ich höre nichts. Ich sage kein Wort. Fünfzehnter, ich bin wie ein tauber Mann. Ich antworte nicht. Sechzehnter Herr, ich warte auf dich. Du wirst mir helfen. Siebzehnter, meine Feinde sollen nicht lachen. Sie freuen sich über mein Leid. Achtzehnter, ich falle fast hin. Mein Schmerz geht nicht weg. Neunzehnter, ich erzähle meine Fehler. Meine Sünden machen mich traurig. Zwanzigster, viele Menschen hassen mich. Sie haben keinen Grund dafür. 21. Ich tue Gutes. Aber sie sind böse zu mir. 22. Herr, verlass mich nicht. Mein Gott, sei nah bei mir. 23. Komm schnell und hilf mir. Du bist mein Retter.